Die oft übersteigerte Forderung nach immer neuen Ersatzausdrücken hat jedenfalls einen weiteren negativen Effekt. Sie wirkt autoritär und nervt selbst diejenigen, die sich für Minderheitenschutz einsetzen. Eine aktuelle Studie mit dem Titel »Hidden Tribes – Verborgene Stämme, die der Polarisierung in den USA nachgeht« und dabei auch die 6 moralischen Prinzipien abfragt, kommt zu dem Schluss, dass sich die politische Mitte, die erschöpfte Mehrheit in der aufgeheizten und spalterischen Diskussion über politische Korrektheit nicht wiederfindet. So halten 80% aller Amerikaner die Forderung nach politischer Korrektheit für ein Problem, und zwar relativ unabhängig von der Altersgruppe und der ethnischen Zugehörigkeit. Noch mehr als Weiße und Schwarze sträuben sich Asiaten, Latinos und die amerikanischen Ureinwohner gegen politische Korrektheit, obwohl sie eigentlich davon profitieren sollten. Wichtig ist politische Korrektheit vor allem einer ganz bestimmten Gruppe, den Weißen mit Universitätsabschluss, die über $100.000 im Jahr verdienen. Wenn die vermeintlichen Opfer einer unkorrekten Redeweise gar keine Sprachhilfe wollen, stellt sich die Frage, welche Funktion hat politische Korrektheit dann für die weiße Bildungsoberschicht? Die naheliegende Antwort? Sie ist ein Stammessignal, dass man die richtige Gesinnung hat. Nahezu niemand von den Radikal-Konservativen hält politische Korrektheit für sinnvoll. Unter den Liberalen sind es nur etwa 40%. Aber unter den Radikal-Linken 70%. Für die linke, weiße, reiche Bildungsoberschicht der USA ist politische Korrektheit ein Erkennungszeichen der Gruppenzugehörigkeit. Manche mögen auch ein schlechtes Gewissen haben, privilegiert zu sein. Die meisten dürften von einer extremen Form der Fürsorge angetrieben sein, die sie hypersensibel für Minderheitenschutz macht.